Alhamdulillah, alles auch gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, heute möchten wir uns über eine Sunna des Propheten sallallahu alayhi wasallam unterhalten, die wir jeder von uns dringend braucht, nicht nur einmal im Jahr oder monatlich oder wöchentlich, sondern täglich und das sogar vielfach. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, dem die vergangenen und zukünftigen Sünden bereits vergeben worden sind, pflegte Allah häufig um Vergebung zu bitten. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen, bei Allah, mehr als 70 Mal am Tag bitte ich Allah um Vergebung und wende mich ihm in Reue zu. Der Hadith ist bei Bukhari überliefert. Und er machte dies, sallallahu alaihi wasallam, wie wir wissen, sogar nach dem Pflichtgebet. Das heißt, nach einer guten Tat, die Allah von dir sogar verlangt hat. Also nichts Sündhaftes, was du getan hast. Wieso? Die Antwort liegt in der folgenden Aussage. Dies ist nämlich eine Form der Verachtung der eigenen Tat. Eine Selbstverachtung und zugleich eine Verherrlichung der Rechte des Herrn. Und genauso muss es auch sein, denn dadurch macht man sich klein und unterwürfig. Ähnliches wird auch überliefert nach der Vollendung der Hajj oder wenn man mit dem Fastenmonat fertig ist. Denn der Mensch macht von Natur aus Fehler. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle Kinder Adams begehen viele Fehler oder sogar viele Sünden. Und die meisten Sünder sind die, und die besten Sünder sind diejenigen, die sich Allah reuevoll zuwenden. Das Begehen von Sünden gehört allerdings zur Weisheit Gottes insgesamt. Denn durch das Begehen von Sünden wird man demütig und man sucht seinen Weg zu seinem Herrn zurück. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um diese Weisheit zu erklären, er sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, würdet ihr nicht sündigen, würde Allah euch fortnehmen und ein Volk bringen, das sündigt, dann Allah um Vergebung bittet, woraufhin er ihm vergibt. Der Hadith Sahih Muslim überliefert. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnete sich selbst als Ghafir al-Dhanb, das heißt dem Vergeber von Sünden, als Al-Ghaffar, demjenigen, der ständig Sünden vergibt. Und er lobte diejenigen, die Allah um Vergebung bitten. Und er versprach ihnen gewaltigen Lohn. Und außerdem berichtet Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran al-Karim von mehreren Propheten, wie sie Allah um Verzeihung gebeten haben. Ist das denn nicht Hinweis genug, wie wichtig das ist, dass das ein zentraler Teil der Botschaft der Propheten war, Allah alleine um Vergebung der Sünden zu beten. So heißt es sinngemäß im Koran, Adam und Eva antworteten, unser Herr, wir haben uns gegen uns selbst versündigt. Wir haben gegen uns selbst versündigt und wenn du uns nicht vergibst und uns gnädig bist, werden wir mit Sicherheit zu den Verlorenen gehören. Und Nuh a.s. sagte, mein Herr, vergib mir meinen Eltern und den Gläubigen, die mein Haus betreten und allen gläubigen Männern und Frauen. Und Musa a.s. sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, indem ich diesen Mann getötet habe. So vergib mir. Da vergab er ihn. Denn er ist fürwahr der Allvergebende, für den Reumütigen und Gnädige für seine Diener. Stell dir vor, lieber Bruder, liebe Schwester, stell dir vor, das sind die edelsten Menschen überhaupt. Wäre unser einer an ihrer Stelle, würde er sich mit Sicherheit auf seine Stellung bei Allah verlassen und das Bitten um Vergebung und das Beten unterlassen. Allah sagte im heiligen Hadith, O meine Diener, ihr begeht bei Nacht und bei Tag Fehler und ich bin es, der die Sünden allesamt vergibt. So bittet mich um Vergebung, dann werde ich euch vergeben. Durch den Istighfar, dem Bitten um Vergebung, werden die Sünden vergeben, die Blöße verdeckt, die Fehler geheim gehalten und die Strafe ausgesetzt. Idealerweise beginnt man damit, Allah zu lobpreisen, dann den Fehler einzugestehen, dann bittet man seinen Herrn um Vergebung, weil man weiß, dass es niemanden gibt, der einem verzeihen könnte außer ihm. Shaddad ibn Aus radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die höchste Form, Allah um Verzeihung zu bitten, lautet, O Allah, du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer dir, du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener, ich halte meinen Bund zu dir und ich halte an deinem Versprechen zu mir, die mir gegenüber fest, so gut ich es vermag. Ich nehme Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich begangen habe. Ich erkenne alle Wohltaten an. All dies ist die Anerkennung, das Geständnis, gesündigt zu haben. Ich erkenne alle Wohltaten an, die du mir erweist. Und ich bekenne all meine Schuld. So vergib mir, denn keiner vergibt die Schuld außer dir. Allah Azza wa Jalla wird dir vergeben, denn es gibt niemanden anderes, an den du dich wenden könntest. Und das weiß er. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wer diese Worte tagsüber spricht, wer diese Worte, gemeint ist vormittags, spricht und fest an sie glaubt und dann noch vor dem Nachmittag stirbt, der gehört zu den Bewohnern des Paradieses. Und wer sie nachmittags spricht und fest an sie glaubt und noch vor dem Vormittag stirbt, der gehört auch zu den Bewohnern des Paradieses. Der Hadith in Sahih Bukhari überliefert. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu berichtet, dass er einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, lehre mich ein Bittgebet, das ich während meines Salah, während meines Dua, während meines Gebetes sprechen kann. Da antwortete alaihi salatu wassalam wie folgt, sag, O Allah, ich habe mir selbst zahlreiches Unrecht zugefügt und niemand vergibt die Sünden außer dir. So lass mir deine Vergebung und deine Gnade zuteil werden, denn du bist der Allverzeihende, der Gnädige. Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Ach, die ganzen Bittgebete finden wir in Heftchen wie Hassan Muslim und andere, die diese Bittgebete zusammengefasst haben. Durch den Istighfar verrichtest du einen Gottesdienst. Das heißt, das Istighfar an sich ist schon ein Gottesdienst. Dadurch befolgst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam und kannst schon in diesseits noch vor dem Jenseits Gutes erwarten. So sprach einst Noah zu seinem Volk a.s. Bittet euren Herrn um Vergebung, denn er ist fürwahr allvergebend. Dann wird er stetig, so oft ihr dessen bedürft, Regen für euch herabsenden. Er wird euch Besitz verleihen und Kinder schenken und euch Gärten geben, von deren Früchten ihr essen werdet und euch Bäche zuteil werden lassen. Durch den Istighfar wird Strafe abgewendet. So heißt es in Surat al-Anfal 33, noch würde er, Allah, sie, die Quraysh, bestrafen, während sie noch um Vergebung bitten. Durch den Istighfar kommt die Barmherzigkeit. So heißt es in Surat al-Naml, warum bittet ihr Allah nicht um Vergebung, damit euch Gnade geschenkt werde? Abu Bakr radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Diener, der sündigt, jeder Diener, der sündigt und dann die Gebetswaschung ausführlich vollzieht, hier nach zwei Raka'at betet und dann anschließend Allah um Vergebung bittet, dem wird Allah vergeben. Hiernach las er die folgende Ayah im Koran al-Karim, Surah 3, Vers 135. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken. Das heißt, das Beten an sich ist eine Form des Gedenken Allahs. Und dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, wer sich gerne am Buch seiner Taten erfreuen will, das heißt am Yawm al-Qiyamah, soll viel um Vergebung bitten. Durch den Istighfar, liebe Geschwister, werden nicht nur die kleinen Sünden vergeben, sondern sogar manch große Sünde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sagt, ich bitte Allah, außerdem es keine Gottheit gibt, dem lebendigen und stetig Sorgenden um Vergebung und wende mich ihm reuevoll zu, dem wird selbst dann vergeben, wenn er Fahnenflucht begangen hat. Und Fahnenflucht gehört zu den großen Sünden. Deswegen, wenn manche Ulama vor Schwierigkeiten ausgesetzt waren oder Probleme hatten, die sie nicht lösen konnten, dann haben sie sich Allah tabaraka wa ta'ala zugewandt und ihn um Verzeihung gebeten und Tauba gemacht, weil sie wussten, dann kommt der Rizq von Allah azza wa jalla. Der Rizq ist ja nicht nur Essen und Trinken, der Rizq ist auch Wissen und dass Allah die Tore der Barmherzigkeit öffnet. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns alle zu denjenigen Menschen machen, die sich ihm häufig zuwenden pro Tag. Und deswegen, liebe Geschwister, der Mensch hat keine Zeit. Jede Sekunde, in der er warten muss auf irgendetwas, jede Sekunde, wo er nichts zu sprechen hat, nichts zu sagen hat, soll seine Zunge sich die ganze Zeit bewegen, indem er Allah um Verzeihung bittet, Allahs gedenkt oder besonders am Freitag auch den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam häufig spricht. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين الذين يستغلون كل لحظة في ذكره سبحانه وتعالى، إما بالتهليل أو التحميد أو الاستغفار أو يوم الجمعة على وجه الخصوص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.